Symbolkarte. Auf dieser Karte siehst du alle wichtigen Symbole, mit denen im Training gearbeitet wird. Einzelarbeit. Immer wenn du den Einzelstift siehst, bearbeitest du eine Übungskarte allein. Du liest leise oder halblaut. Teamarbeit. Die zwei Stifte markieren Übungen, bei denen du mit einem anderen Kind zusammenarbeitest. Liest und löst die Aufgaben zu zweit im Team. Lernweg. Dieses Symbol steht für die Lernwegkarten in jedem Bereich. Wenn du dieses Symbol siehst, sollst du das Ergebnis der Blitzlese- und Kioskübungen in deinem Lernweg eintragen. Umblättern. Siehst du das Symbol? Dann geht die Übung auf der Rückseite weiter. Lösungen. Dieses Symbol weist dich auf Lösungen hin. Diese sind bei manchen Übungen auf der Rückseite oder in der unteren Ecke zu finden. Manchmal kannst du dir die Lösungen auch anhören. Stoppuhr. Wenn du dieses Symbol siehst, dann stoppt ihr die Zeit, die ihr zum Lesen braucht. Haltet dafür ein Gerät bereit, mit dem ihr die Zeit stoppen könnt. Audios. Über die QR-Codes kannst du die Aufgaben, Tipps und Lösungen anhören.